am Bahndamm zwischen den Gleisen, bis entweder ein Zug kommt oder ein Zeichen von dir. Ob das Erpressung ist, ist mir doch egal. Du bist geliebt, du hast die Wahl. Kann sein, dass das irgendwie blöd ist, doch nichts ist so öde wie ein Sommer allein. Wir schießen es aus 12 Uhr mittags am Lichtschwimmerbecken, und wenn du nicht auf spring ich zu dir rein. Ob das gerecht ist, ist mir doch egal. Du wirst geliebt, du hast die Wahl. Kann sein, dass das irgendwie blöd ist, doch nichts ist so blöd wie ein Sommer. Doch nichts ist so göttlich wie ein Sommer zu zweit.